Lass deine Schwäche verbrennen, 101% schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt auch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest. Ich steh auf, geh raus und hab mir den Tau von den Blättern. Denn jede Einheit steigert mich um 1%. Jeder Lauf macht mich schneller, also 30 Kilometer bis die Lungenflügel brennen. Mein Kopf ist dicker als die Wände, die er bricht. Also bleib ich lieber fit als der Rest, halt die Deckung stabil. Bevor das Leben wieder trifft, denn jeder Tag ist ein gottverdammter Test. Also wieder rein in den Ring, immer eine Hand am Kinn. Doch der erste Punch holt mir seinen Respekt. Runde über Runde ganz allein, denn ihr klärt nicht den Rücken die Probleme, sondern immer nur du selbst. Trainer, Familie, mein zweites Zuhause im Gym. Nicht so nobel, doch ich kenne jeden Fleck, jeden Tropfen Blut oder Schweiß auf dem dreckigen Parkett. Noch willst du chillen, dann verpiss dich ins Hotel. Denn jeder Fehler, jeder Stein, jede Scherbe auf dem Weg heißt, dass man mich lieber nicht unterschätzt, wie der Vater so der Sohn, denn ich trag es in den Gen. Denn jeder Schritt in diesem Leben ist erkämpft. Es geht nicht um Perfektion, aber darum besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Entweder machst du oder du machst nichts, nur Resultate zeigen, was du bist. Lass deine Schwäche verbrennen, 101%. Schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt doch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest. Nur Übung macht Talent, aber Ehrgeiz den Sieg. Der Körper, die Maschine durch den Geist programmiert. Und es sind meist nur Verlierer auf Gewinner fokussiert. Doch Gewinner aufs Gewinnen konzentriert. Und ganz okay wird der, der tausend Sachen einmal probiert. Doch perfekt nur der, der eine Sache tausendmal trainiert. Also wieder ran an die Combo, rein in den Kopfschuss. Und dann ist es einer gegen vier. Frag mich, warum ich mir den Lifestyle hier antue. Keine Ahnung, doch vielleicht, weil sonst mein Kopf explodiert. Und wenn ich alles will, muss ich alles investieren. Denn es ist das Ziel, nach dem Ziel ist mein Ziel. Und ganz egal wie abgefuckt auch mein Tag war, es hält mich fern von dem Dreck, der mich krank macht. Jeden Streit oder Frust, den ich hab, schlag ich weg. Es verspart mir den Psychiater, denn ich hab ja meinen Sandsack. Es geht nicht um Perfektion, aber darum besser zu werden. Nicht besser als der Rest, sondern besser als du selbst. Entweder machst du oder du machst nichts, nur Resultate zeigen, was du bist. Lass deine Schwäche verbrennen, 101%. Schneller, besser und stärker als der Rest. Denn nur mit Power kommt doch der Respekt. Schneller, besser, stärker als der Rest. Schneller, besser und stärker als der Rest. Schneller, besser, stärker als der Rest.